Большое спасибо вам. Vielen Dank an euch. Давайте мы им поаплодируем. Lass es nochmal ihnen einen großen Applaus schenken. Ой, меня так вдохновляет, когда дети выступают. Das inspiriert mich so sehr, wenn die Kinder auftreten. Я так люблю, когда они что-то показывают, что-то делают. Ich liebe so sehr, wenn sie hier was zeigen. Знаете, wenn sie was почему? Machen. Wisst ihr warum? Потому что дети, они все делают со страстью. Weil die Kinder, die machen alles aus Eifer heraus. От всего сердца. Vom ganzen, also mit dem ganzen Herzenblut. Они не умеют по-другому. Die können gar nicht anders. А у меня хорошая новость. Und ich habe eine gute Nachricht an euch. Скоро Господь придет. Der Herr kommt bald. Господь скоро придет. Der Herr kommt bald. О, как хорошо. Das ist so gut. Знаете, я вспоминаю, вспомнила, как я собиралась первый раз в Америку ехать. Wisst ihr, ich habe mich an die Zeit erinnert, wo ich zum ersten Mal nach Amerika geflogen bin und dann habe ich das к своим родителям я собиралась ехать. Und ich wollte meine Eltern dort besuchen. И вы знаете, я не могла спать. Und ich konnte davor nicht schlafen. Я не могла спать. Ich konnte davor я nicht schlafen. Так ждала этой встречи. Ich habe sehnsüchtig auf diesen Treffen gewartet. И, ну, конечно, родители увидеть. Natürlich meine Eltern sehen. Но мне еще и Америку хотелось посмотреть. Und ich wollte auch Amerika sehen. Но мы в фильмах видели. In aus den Filmen kennen wir а das тут, Land. В Америку поехать. Oder das Kontinent. Und jetzt selber знаете, das Land bereisen. Если бы мы так ждали Господа, wenn wir genau so auf den Herrn warten würden, что прямо вот аж спать могли, Господь, приди. Dass wir nicht schlafen hätten können und sagen, ja, komm her. Божье слово говорит, и дух, и невеста, то есть церковь, да, говорит, гряди, Господь. Das Wort Gottes sagt, der Geist, die Braut sagen, komm her. Гряди, Господь. Komm her. Мы ждем тебя. Wir warten auf dich. Давайте мы еще раз воздадим ему великую славу. Lass uns nochmal ihm einen großen Applaus schenken. Это такое счастье. Das ist so eine Freude. Знать Господа. Ihn zu kennen. Принадлежать к его наследию. Ihm zu gehören als sein Erbe. Дорогие мои, у нас наша серия продолжается. Meine Lieben, führen jetzt weiter unsere Predigtserie. Серия наша называется «Избран». Die Serie heißt «Auserwählt». Моя тема сегодня. Mein Thema heißt heute. «Избран и изменен». «Auserwählt und verändert». Вы знаете, избран – это Божья задача. Wisst ihr, auserwählt zu sein, das ist Gottes seine Aufgabe. И он ее исполнил хорошо. Und er hat diese Aufgabe gut ausgeführt. Но есть и наша задача. Aber es gibt auch unser Teil. Это измениться. Sich zu verändern. Преобразиться в образ Иисуса. In Gott sein Ebenbild, sich zu verklären. Конечно, Дух Святой нас ведет к этому, помогает нам. Natürlich, der Heilige Geist führt und leitet uns an. Но это лежит вот в нашем решении. Aber es liegt allein in unserer Entscheidung. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 9 по 10 стих. Lass uns jetzt Johannes 10, 9 bis 10 lesen. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen. Und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Угу. Вот знаете, кто-то называет нынешнее время, wisst ihr, manche nennen heutige Zeit, время упадка веры, also, dass der Glaube schwächer geworden ist, охлаждение любви, dass man in der Liebe erkalten ist. Кто-то даже говорит, und jemand sagt sogar, что это время упадка христианства, dass diese Zeit ist, wo Christentum gefallen ist. Ну, я бы так не сказала. Ich würde sowas das, also nicht sagen. Я вижу, что наше время – это время контрастов. Und ich sehe, dass diese Zeit eine Zeit des Kontrastes ist. И время больших возможностей. Und eine Zeit für große Möglichkeiten. И вы знаете, Бог начинает показывать. Und der Herr fängt auch an, etwas zu zeigen. Разницу между служащими и неслужащими ему. Den Unterschied zwischen dem, der dient, und demjenigen, der nicht dient. Господь, Он обещал нам жизнь с избытком. Der Herr hat uns auch ein Leben im Überfluss versprochen. И мы верим этому. Und wir glauben auch daran. Аминь. Amen. И избыток, он заключается не только вот в физическом каком-то изобилии. Und der Überfluss liegt nicht daran, dass wir physisch im Überfluss leben. Какое-то богатство. Dass wir reichlich sind. Но прежде всего в наполненности жизни. Sondern liegt darin, dass unser Leben erfüllt ist. Когда в этой жизни есть Божье присутствие. Wenn in diesem Leben Gott seine Gegenwart ist. Вот мы пели, я хочу видеть царство Твое. Wir haben gesungen, Herr, ich möchte ein Königreich sehen. А как ты хочешь его видеть? Und wie willst du es sehen? Что такое Царство Божие? Was ist Gott sein Reich? Когда приходит Божье Царство в твою жизнь, Wenn Gott sein Reich in dein Leben hineinkommt, оно приносит с собой все. Bringt es auch alles mit sich. Все. Alles. Самое лучшее. Alles, nur das Beste. Все благословения. Alle Segnungen. И здоровье. Gesundheit. И благополучие. Wohlergehen. И все, все, все. Und alles noch mit dazu. Царствие Божие das Reich приходит Gottes в твою жизнь. Kommt in dein Leben. И когда ты веришь в чудо, wenn du an Wunder glaubst, когда ты молишься и получаешь его, wenn du zu ihm betest und auch was von ihm bekommst, когда ты борешься, wenn du kämpfst, поднимаешься над обстоятельствами, wenn du dich über die Umstände hinstellst, в Божьем присутствии, in Gott seine Gegenwart, и ты получаешь свою победу, und du bekommst deinen Sieg. И вот когда ты войдешь в его присутствие, wenn du in seine Gegenwart hineingehst, и ты пребудешь в нем, und du wirst darin verweilen, пребудешь в нем, du wirst darin verweilen. Пребывать, это значит не просто войти, окунуться и выйти, also да? Darin bleiben heißt nicht, dass du einfach hin dich dahin tunkst und dann wieder rausgehst. Пребывать, значит оставаться в этом. Verweilen heißt, dass du darin bleibst. И вот когда ты пройдешь через эту дверь, которая wenn, называется Иисус Христос, wenn du durch diese Tür, was Jesus Christus heißt, durchgehst, и ты выйдешь на территорию Божьего Царства, und du gehst dann auf das Territorium des Gottesreiches hinaus, и ты найдешь там злачные пажити, und du wirst dort grüne Weiden finden, там жизнь с избытком, dort ist das Leben im Überfluss. Вы знаете, Евангелие Иисуса Христа, оно очень простое. Wisst ihr, das Evangelium von Jesus Christus ist sehr einfach. И Бог действительно дает нам больше того, что нам нужно, und der Herr gibt uns tatsächlich viel mehr, als wir brauchen. Но нам нужно удержать вот то, что нам дает. Aber wir sollen es festhalten, das, was wir von ihm bekommen. Вот прибыть в этом, понимаете? Also darin bleiben, verweilen. Чтобы оно не было так, что как бы его благословения, они вот протекают, как вода сквозь пальцы. Das, damit es nicht so aussieht, dass dieser Segen einfach durch die Finger durchsickert. Библия говорит, что в Царстве Божие ведут узкие пути. Und die Bibel sagt, zum Reich Gottes führen die Wege, die eng sind. И немногие находят их. Und nicht viele finden diese Wege. Но ты сегодня здесь. Aber du bist heute hier. Ты нашел эту дверь. Du hast diese Tür gefunden. Да, ты сегодня счастливчик. Und du bist heute ein Glücksbild. Да. Слушайте, это круче, чем выиграть миллион в лотерею. Das ist viel, viel besser, als eine Million zu gewinnen in der Lotterie. Ты нашел эту дверь. Du hast diese Tür gefunden. И вот Иисус сказал, прибудьте во мне, а я в вас. Und Jesus sagte, seid in mir und ich werde in euch bleiben. Прибудьте во мне, а я в вас. Bleibt in mir, ich werde in euch bleiben. И тогда будет плод вашей жизни. Dann wird es eine Frucht eures Lebens geben. Но наша испорченная натура, aber unsere verdorbene Natur, наша испорченная натура, она всегда хочет оглядываться назад. Unsere verdorbene Natur, sie will immer nach hinten blicken, zurückblicken. Через эту открытую дверь. Durch diese offene Tür. А дверь, она всегда открыта. Und die Tür ist immer offen. Потому что, причем в оба конца открыто. Also sowohl in eine Richtung als auch in die andere Richtung. Потому что Бог, он оставляет дверь открытой для тебя. Weil der Herr, er lässt die Tür für dich offen. Это не ловушка. Das ist keine Falle. Знаете, это дьявол, он любит нас вот в свои ловушки завлекать. Das ist der Teufel, derjenige, der uns in seine Falle hineinlocken will. И когда человек попадает, und wenn der Mensch dahin gerät, тогда цак, дверь закрывается. Schließt sich die Tür hinter ihm. И очень трудно выбраться назад. Und es ist schwer, aus dieser Tür wieder rauszukommen. Но Бог не так. Aber der Herr ist nicht so. Бог всегда оставляет двери открытой. Der Herr lässt die Tür immer offen. Потому что Он дает нам право свободного выбора. Weil er gibt uns immer diese freie Wahl, sich и вот смотрите, zu entscheiden. Я тут наглядное пособие und попросила. Ich habe heute etwas mitgebracht. Так, так, так, так, так. Вот это у нас das дверь. Ist mir, das ist eine Tür. Да? Окей. Сейчас я вам изображу. Also, ich werde es euch jetzt alles zeigen. Окей, hallo. Hallo. Hallo. Окей. Вот я на территории этого мира живу. Ich bin jetzt auf dem Territorium von dieser Welt. И, знаете, вот я в очках, да. Und ich habe jetzt die Brille an. Для того, чтобы немножко так все затемненное. Also, alles ist ein bisschen verdunkelt. И, знаете, я детали так не очень хорошо und вижу. Und ich sehe keine Einzelheiten mehr richtig gut. Ну, я вроде бы вижу, да, вот вижу много людей. Ich sehe eigentlich viele Menschen hier. Но я не вижу ваши глаза. Aber ich sehe eure Augen zum Beispiel ну, nicht. Ну, жить можно, скажем aber так, man да. kann weiter so leben. Да? И вот я видела дверь. Und dann habe ich diese Tür gesehen. Это Иисус. Das ist Jesus. Вот смотрите, кстати, она вот видите ниже моего роста. Also ihr seht ja, das ist ein bisschen kleiner als ich. Значит, надо немножко смириться, да? Also man muss sich ein bisschen demütigen. Чтобы войти. Und dahin hineingehen. И я вхожу вот в эту Und дверь. Und ich gehe durch diese Tür hinein. И я снимаю очки. Und ich setze die Brille ab. Какая красота здесь! Was für eine Schönheit hier. Wow! Wow! Какие краски! So viele bunte Farben. А какая чистота! Und so sauber hier. Цветочки. Und Blumen sind auch hier. Солнышко светит. Und Sonne scheint. Wow, травка зеленая. Oh, das Gras ist aus grün. Ух ты, можно ням-ням-ням-ням-ням-ням покушать. Ням-ням-ням. И ты такой накушался. Und dann hast du dich satt gegessen. И такой довольный, как бычок откормлен. Und dann bist du so glücklich wie ein gesättigter Stier. Да, такой ля-ля-ля-ля. Und dann gehst du spazieren. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. А где мой лук? Und wo ist meine Zwiebel? А чеснок? Wo ist mein Knoblauch? Огурчики где маринованные? Und wo sind meine gesalzenen Gurken? Хочу огурчики. Ich möchte gesalzene Gurken. Назад. Oh, ich gehe jetzt wieder zurück. И что ты здесь находишь? Was findest du hier? И вот ты. Du. То туда. Dann bist du derjenige, то der сюда. Immer wieder hin und то her туда. Läuft. Hin und her. То сюда. Hin und Что wieder zurück. Вы видите? Was seht ihr? Юля, иди сюда. Uh-huh. Вот ты хочешь туда пройти? Хочешь туда в Божье царство? Ja, natürlich. Ich will dahin, ins Gottes Reich. Иди. Иди. Гей. Geh. Иди, иди, иди, иди. Geh. Что происходит? Was passiert hier? Я ей мешаю. Also ich bin auf dem Weg von ihr. Я являюсь преткновением для него, чтобы ей, для нее, чтобы ей войти в Божье царство. Ich hindere sie daran, Gottes Reich hineinzukommen. Versteht ihr mich? Ich stehe im Wege. Когда мы туда-сюда, wenn wir so handeln hin und her, когда у нас двойные стандарты, wenn wir zweierlei Standards haben, мы можем стать для кого-то преткновением. Dann können wir zu jemandem zu Anstoß werden. Войти в Божье царство. Oder zu hindern, jemanden zu hindern, ins Gottesreich hineinzukommen. И вот Иисус, Он предупреждал нас. Und Jesus hat uns auch vorgewarnt. Он говорил, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Er hat gesagt, gibt acht, damit keiner euch verführt. И вы знаете, самая страшная проблема. Und das größte Problem besteht darin. Это не в том, что в мире кризис. Besteht nicht darin, dass jetzt in der Welt eine Krise herrscht. Не в том, что сейчас пандемия даже. Auch nicht darin, dass jetzt Pandemie existiert. Нам надо маски носить. Wir müssen jetzt Masken tragen. И даже не в том, что надо делать прививку или не надо делать прививку. Auch nicht darin, dass man sich impfen lassen soll oder nicht. Проблема в том, das Problem besteht darin, что свет в нас, как христиан, стал слишком тусклый для этого мира. Dass das Licht in uns Christen ist zu matt geworden für diese Welt. Понимаете, Иисус говорил, und Jesus sagte, что в этом мире постоянно будет что-то происходить. Es wird ständig etwas passieren, diese Welt. Будет голод, es wird auch Hungersnot geben, будут войны, es wird Kriege geben, будут болезни, es wird Krankheiten geben, будут кризисы. Es werden Krisen geben. Но Он говорит, вы светите. Aber er sagte zu uns, ihr sollt leuchten. Вы светите. Ihr sollt leuchten. Я избрал вас от этого мира. Ich habe euch rausgewählt aus dieser Welt. Вы не принадлежите к этому. Ihr gehört dieser Welt gar nicht an. Свет, который в вас должен светить все ярче и ярче. Das Licht, was in euch ist, soll immer heller und heller leuchten. Потому что вы познали истину. Weil ihr habt die Wahrheit erkannt. Дорогие, у нас с вами есть миссия. Meine Lieben, wir haben mit euch eine Mission, о которой мы часто забываем. Über die wir oft vergessen. Потому что мы так часто отвлекаемся на что-то. Weil wir lenken uns zu oft an, ab. Нам часто так хочется что-то попробовать еще. Wir wollen noch irgendwas schmecken. И мы позволяем, вот если мы начинаем позволять себе растворяться в этом мире, wenn wir zulassen, dass wir uns einfach auflösen in dieser Welt, тогда наша любовь к Богу, она остывает. Dann wird unsere Liebe zu Gott erkalten. Понимаете? И тогда наш свет, он теряет свою яркость. Dann unser Licht, was in uns ist, wird matter, unklarer. Вот дети Божьи, und die Kinder Gottes, современной церкви, скажем так, die in einer modernen Gemeinde sind, очень часто, sehr oft, так же, как и дети мира, wie die Kinder auch aus dieser Welt, привыкли считать себя важными персонами. Die haben sich daran gewöhnt, immer sich als besondere Menschen oder sehr wichtige Menschen zu erachten. Понимаете, у нас права человека, also die, Rechten, die Menschenrechte, как в отношении закона, wie, was das Gesetz betrifft, также и в отношениях между братьями и сестрами в церкви, und auch was die Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern betrifft. Они быстро обижаются. Man beleidigt sehr schnell. И подолгу остаются обиженными. Oder man wird gekränkt und man bleibt sehr oft, sehr lange in dieser Kränkung drin. Ссорится, что-то делит, даже судится. Man streitet sich, man teilt etwas, ja, man diskutiert oder man geht vor Gericht miteinander. Weißt, считают себя правыми. Und die denken, die haben recht. Вместо того, что где-то отступить. Anstatt einfach einen Schritt vielleicht nach hinten zu gehen. Где-то смолчать. Vielleicht irgendwo sogar zu schweigen. Где-то простить. Oder irgendwann mal zu vergeben. Одна проповедница сказала просто вот классные слова, я их услышала. Eine Predigerin hat mal gesagt, die haben mich angehört. Она говорит, что мы очень часто знаем, против чего мы боремся. Sehr oft wissen wir, gegen was wir ankämpfen. Но забываем, за что нам надо бороться. Aber wir vergessen zu oft, für was wir kämpfen sollen eigentlich. Но это не про вас. Das betrifft euch nicht? Нет, я просто в общем так говорю. Ich sage das jetzt im Allgemeinen. Okay. Но Христос говорит нам. Aber Christus sagt zu uns. А вы не так. Ihr seid nicht so. А вы не так. Ihr seid nicht so. Посмотрите на меня. Schaut mich an. Поступайте, как я. Handelt so, wie ich gehandelt habe. Я кроток и смирен сердцем. Ich bin demütig mit dem Herzen. Найдете покой душам вашим. Und dann werdet ihr die Ruhe für eure Seelen finden. Вы знаете, мы так часто стараемся впечатлить людей. Wir wollen zu oft auffallen, also Menschen beeindrucken. Стараемся быть лучше, чем мы есть на самом деле. Wir wollen zu oft besser sein, als wie wir eigentlich sind. Носим маски не только на лице, но на сердце. Wir tragen oft die Masken nicht nur am Gesicht, sondern auch am Herzen. Но, знаете, если бы мы только знали, aber wenn wir nur wissen würden, насколько людям все равно, wie eigentlich egal es für die Menschen ist, кто ты есть, wer du bist, и что у тебя там за дела, und welche, ja, Werke du alles treibst, если бы только знали, wenn ihr es nur wissen würdet, насколько люди переменчивы, ist die Menschen so einfach, ihre Meinung ständig ändern, то мы вообще бы перестали стараться понравиться им. Dann würden wir sie gar nicht beeindrucken mehr wollen. Поэтому, может быть, все-таки лучше постараться впечатлить Бога. Deswegen ist vielleicht doch besser, Gott mit etwas zu beeindrucken. Потому что Он-то не меняется. Weil er verändert sich nicht. У Него одни и те же стандарты. Er hat immer die gleichen Standards. Что нравится Богу? Was gefällt Gott? Чистое, богобоязненное сердце. Das saubere Herz und was Ehrfurcht vor ihm steht. Отзывчивое сердце. Das immer da ist. Верное сердце. Ein treues Herz. И вот Иоанн пишет. Und Johannes schreibt. Мы перешли от смерти в жизнь. Wir sind aus dem Tod ins Leben hineingegangen. Мы перешли. Wir sind übergegangen. Мы перешли. Wir sind übergegangen. Мы на территории Божьего Царства. Wir sind jetzt auf dem Territorium des Gottesreiches. Так зачем ломиться назад? Und wieso sollen wir jetzt wieder zurückgehen wollen? Зачем опять вот питаться вот этой мертвечиной? Warum sollen wir wieder von diesem Aas essen? Когда здесь злачные пажити. Wo wir hier so weit, so grüne Weiden haben. Здесь жизнь с избытком. Da haben wir das Leben im Überfluss. Зачем? Warum? Вот дьявол сегодня целится. Вот знаете, где его мишень? Und der Teufel zielt auf das eine. Wisst ihr, wo sein Revier ist? Sein Ziel ist? Это не твое здоровье. Das ist nicht deine Gesundheit. Это даже не наша семья. Das ist auch nicht unsere Familie. Не наше благополучие даже. Das ist auch nicht unser Wohlergehen. Библия говорит, что он хочет украсть, убить и погубить. Die Bibel sagt, dass er stehlen, schlachten und vernichten möchte. Он хочет погубить душу. Er möchte die Seelen vernichten. Его цель, его мишень – это твоя душа. Sein Ziel ist deine Seele. Вечная, бессмертная душа. Deine ewige Seele. Библия говорит, что он вор. Bibel sagt, er ist ein Dieb. И мы прочитали, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Wir haben gelesen, der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Вот здесь. Hier. Его территория. Hier ist sein Territorium. Украсть, убить и погубить. Er will stehlen, schlachten und vernichten. Иисус говорит: "А я пришел". Und Jesus sagt, ich bin gekommen, чтобы спасти, damit, um dich zu retten, чтобы дать жизнь с избытком, um dir ein Leben im Überfluss zu geben. Что тебе больше по нраву? Und was gefällt dir jetzt mehr? Mm-hmm. Как дьявол может нас погубить? Wie kann uns Teufel vernichten? Как? Wie? Пух. Отстреливать будет или как? Uns erschießen? Да нет. Nein. Он нас прельщает. Er verführt uns. Обольщает. Verführt uns. Обманывает. Er belügt uns. Если он прельстит нас, wenn er uns verführt, если он сможет обманом вытянуть нас с территории Божьего Царства, wenn er schafft, durch eine Lüge uns aus dem Territorium des Gottesreiches rauszureißen, на свою территорию, und auf sein Territorium hinzustellen, когда мы выходим из-под Божьей защиты, wenn wir aus dem Gott seinen Schutz rausgehen, тогда мы открыты для него, dann sind wir für den Teufel offen, для его обстрела, und für seine Schießereien. Как дьявол может нас обольщать? Wie kann uns Teufel verführen? Я скажу, опасайся тех людей, кто сеет сомнения в твое сердце. Also hab acht vor solchen Menschen, die Zweifel in dein Herz hineinsehen. Кто сплетничает. Der schlecht über jemanden redet. Кто услащает твои уши такими словами. Der versüßt deine Ohren mit solchen Worten. Бог все прощает. Der Herr vergibt alles. Это не грех. Das ist keine Sünde. Библия уже не актуально. Die Bibel ist nicht mehr aktuell. И вообще не надо быть таким фанатиком. Man soll doch nicht so ein Fanatiker sein. Понимаете, это опасно. Versteht ihr mich? Also das ist eine Gefahr. Когда кто-то проповедует не того Христа, которого ты узнал в день своего покаяния. Wenn jemand so einen Christen predigt, den, über den du nicht am Tag deiner Bekehrung gehört hast. Держись за того Христа, also halte dich an diesem Christus fest, который умер за тебя, der für dich gestorben ist, который ведет тебя к святости, der dich zum Heiligtum hinführt, который ведет тебя к чистоте, der dich zur Sauberkeit hinführt, и к свободной совести, nach zu einem reinen Gewissen, к той совести, которая не мучает тебя от этих двойных стандартов, zu diesem reinen Gewissen, was dich nicht mehr quält und ja, von diesen zweierlei Standards. Прельщать. Verführen. Это не значит, когда кто-то тебе говорит. Das heißt nicht, wenn jemand zu dir sagt. Бога нет. Es gibt keinen Gott. А, или же Христос это не сын Божий. Christus ist nicht der Sohn Gottes. Нет, прельщать. Nein, verführen heißt. Это такой тонкий завуалированный обман. Das ist so eine verschleierte Lüge. Который, может быть, человек сразу даже и не узнает, не распознает. Wo du es nicht gleich erkennst. Поэтому нам надо быть пропитанным Иисусом. Deswegen sollen wir mit Jesus uns durchtränken. Пропитанными Его Словом. Mit seinem Wort uns durchtränken lassen. Чтобы распознавать вот эту всю ложь. Damit wir auf diese Lüge sehr schnell draufkommen. И поэтому не оглядывайся назад. Deswegen blicke auch nicht zurück. Если ты уже вошел в эту дверь. Wenn du schon durch diese Tür durchgegangen bist. Если ты принял это решение. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Тогда будь человеком Слова. Dann sei der Mensch des Wortes. И не будь как вот эта волна туда-сюда, туда-сюда. Sei nicht dieser Mensch wie eine Welle hin und her. Знаете, апостол Иаков сказал, und Jakobus hat gesagt, что человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих. Der Mensch mit diesen Standards, die immer so zweierlei sind, der ist nicht fest auf seinem Weg. То есть на него нельзя положиться. Auf dem ist kein Verlass. Поэтому давайте будем больше проводить времени с Богом. Lass uns mehr Zeit in Gott, seine Gegenwart verbringen. Вот если мы не будем проводить время с Богом, wenn wir uns keine Zeit nehmen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, тогда мы ничего не достигнем в нашей христианской жизни. Dann werden wir nichts erreichen in unserem christlichen Leben. Und где сокровище твое? Wo ist dein Schatz? Там твое сердце. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Попробуйте находиться находиться в браке и не разговаривать со своей женой. Probier mal doch aus in der Ehe mit deinem Ehepartner nicht zu reden. Да, я думаю, что мужчины вы бы очень быстро почувствовали это на своей шкуре. Also ich denke, die Ehemänner werden es gleich dann spüren auf seinem Leib. Если мы в завете с Богом, wenn wir einen Bund mit Gott eingegangen sind, у нас должно быть общение, sollen wir auch Gemeinschaft mit ihm haben. Если мы не будем проводить время с Богом, wenn wir keine Zeit mit Gott verbringen, тогда мы так никогда и не узнаем, werden wir auch niemals erkennen, erfahren, что имел в виду Иисус, когда он говорил о жизни с избытком. Was Jesus gemeint hat, wo er gesagt hat, das Leben im Überfluss zu haben. Кто-то понимает меня? Versteht mich jemand hier? Спасибо. Danke. Окей. Поэтому я хочу сказать. Deswegen möchte ich auch sagen. Дорогие мои, хватит уже плыть по жизни. Meine Lieben, also hört auf, jetzt einfach im Leben so dahin zu leben. Давайте вот будем настоящими последователями Иисуса Христа. Lass uns echte Nachfolger Jesu Christi sein. Вот не только призванными. Also nicht nur außer berufen, но и измененными, sondern auch verändert. И будем светом этому миру. Und wir werden zu Licht für diese Welt sein. И давайте будем хранить свое сердце от идолов. Lass uns auch unser Herz vor Götzendiensten bewahren. Не будем вот туда-сюда вот так, да? Wir werden nicht diejenigen sein, die immer hin und her laufen. Мы все хотим в небеса. Wir wollen auch alle in den Himmel. Stimmt? Stimmt das? Мы все хотим в небеса. Wir wollen alle in den Himmel. И чтобы прийти туда, und um dort dahin zu kommen, нам нужно играть по Божьим правилам. Müssen wir nach Gott seine Regeln spielen. Исследовать его путем на его условиях. Seinen Weg zu erforschen auf seine Regeln hin. Okay? Okay. А если мы знаем, что Бог добр, und wenn wir wissen, dass Gott gut ist, и что Бог любит нас, dass Gott uns liebt, то мы понимаем, что эти условия, они тоже благо для нас. Dann wissen wir auch, dass all seine Bedingungen auch zum Guten für uns dienen. И вот одно из условий, und eine von seinen Bedingungen, это решение жить по Библии, ist die Entscheidung, nach der Bibel zu исполнять leben, исполнять его слово, sein Wort erfüllen. Второе, das Zweite, это быть послушным ему, ihm gegenüber gehorsam bleiben. То есть изменяться. Also sich zu verändern zu lassen. В образ Христа. In Gott sein Ebenbild. Развивать в себе характер Христа. Den Charakter Jesu Christi in uns entwickeln. Но я хочу коснуться еще одного условия. Ich möchte noch eine Bedingung ansprechen. Оно тоже очень важно. Das ist auch sehr wichtig. Это наличие в твоем сердце правильного духа. Das ist das Vorhandensein des richtigen Geistes in deinem Herzen. Правильный дух. Des richtigen Geistes. Библия говорит, что больше всего хранимого храни свое сердце. Die Bibel sagt, mehr als alles andere bewahr dein Herz. Потому что из него источники жизни. Weil aus dem sind die Quellen des Lebens. И в расширенном переводе und написано. In einer anderen Übersetzung können wir nachlesen. Храни свое сердце неповрежденным. Bewahre dein Herz unverletzt auf. Оно ключ к твоему будущему. Das ist der Schlüssel für deine Zukunft. Ключ к твоему будущему. Ein Schlüssel zu deiner Zukunft. И вот когда у кого-то нечистое сердце, und wenn jemand kein reines Herz hat, или неправильный дух, oder keinen richtigen Geist hat, знаете, это когда-нибудь обязательно проявится. Das wird sich auf jeden Fall irgendwann mal zeigen. В момент проверки. In der Zeit der Prüfung. Оно покажет, какой дух в человеке. Das wird gezeigt werden, was für ein Geist der Mensch besitzt. Вы смотрите, когда мы рождаемся свыше, wenn wir von oben geboren werden, наш дух обновляется. Unser Geist wird erneuert. Дух Святой входит в наше сердце. Der Heilige Geist kommt in unser Herz hinein. У нас новый дух. Wir haben einen neuen Geist dann. Но ты живешь. Und dann lebst и du. Ты понимаешь. Du lebst und du verstehst. Что у тебя грешная плоть. Dass du eine sündhafte Natur hast. Что у тебя старые привычки еще есть. Dass du immer noch deine alten Gewohnheiten hast. Что у тебя какие-то старые желания появляются. Dass du immer wieder alte Wünsche bekommst. Характер твой где-то вот такой старый. Проявляется, und да? Dein alter Charakter zeigt sich immer noch. Поэтому необходимо обновление мышления. Deswegen so wichtig, dass wir unseren Verstand immer wieder erneuern. Скажи обновление. Sag Erneuerung. Обновление. Erneuerung. Это всегда что-то лучшее, чем старое. Das ist immer besser als das alte. Дорогие, не нужно тащить вот в эту дверь. Meine Lieben, wir sollen nicht alles in diese Tür hineinbringen. В новую жизнь. In das neue Leben alles. Свои старые привычки. Zum Beispiel alte Gewohnheiten reinschleppen. Свою старую натуру. Oder deine alte Natur reinschleppen. Свое старое мышление. Oder deine alte Denkweise. Новая жизнь. Neues Leben. Новый ты. Neuer du. Новое мышление. Neue Denkweise. Аминь. Amen. Знаете, Иисус рассказывал такую притчу. Und wisst ihr, Jesus hat so ein Gleichnis erzählt. Там про брачный пир он рассказывал. Also über ein Festmahl, Hochzeitsmahl. Да. И там вдруг оказался один гость, который был не в брачной одежде. Und da war ein Gast, was nicht festlich gekleidet war. И что сделали с этим гостем? Und was hat man mit diesem Gast alles angestellt? Вывели его. Man hat ihn rausgeführt. Выкинули. Man hat ihn rausgeschmissen. Он не принадлежит к этому обществу. Er hat zu dieser Gesellschaft nicht hingehört. Иисус обратил наше внимание, насколько это важно. Und Jesus lenkte unsere Aufmerksamkeit auf diese Wichtigkeit. Не тащить в свою новую жизнь свое старое мышление. Dass wir unsere alte Denkweise nicht in das neue Leben hineinschleppen. Знаете, это неправильно. Wisst ihr, das ist auch nicht richtig. Если наш дух спасен, wenn unser Geist errettet ist, а душа остается неосвященной, und die Seele bleibt nicht geheiligt, наши эмоции, они тоже должны быть освящены. Unsere Emotionen sollen auch geheiligt werden. Наши мысли необходимо взять под контроль. Unsere Gedanken sollen wir auch unter Kontrolle nehmen. И знаете, и наши желания тоже. Und auch unsere Wünsche. Они должны соответствовать нашему новому статусу. Die sollen auch diesem neuen Status von uns entsprechen. А какой у тебя статус? Und was für ein Status hast du? Ты дитя Божие. Du bist das Kind Gottes. Дитя царя всех царей. Du bist das Kind von allen Königen. И вот следующий уровень. Und die nächste Ebene. Твоего познания Христа. In dem du den Herrn erkennst. И жизни в его присутствии. Und auch in seine Gegenwart verweilst. Это обновленное мышление. Ist, dass du deine Denkweise immer wieder erneuerst. Давайте прочитаем мы из Библии. Lass uns nochmal aus der Bibel lesen. Römer 12:2. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Вот Иисус сказал, что вот вы в этом мире. Und Jesus sagte, ihr seid in dieser Welt. Но вы не от этого мира. Aber ihr seid nicht aus dieser Welt. Но когда мы ходим в этом мире. Und, aber wenn wir in dieser Welt laufen. Он все равно как-то пытается влиять на нас. Dann tut diese Welt auf uns ja Einfluss nehmen. Да. И вот именно то. Und das. Чему ты уделяешь свое внимание? Wo du deine ganze Aufmerksamkeit hinsteckst, то есть то, во что ты себя инвестируешь, in das, was du dich investierst, оно имеет наибольшее влияние на тебя. Hat auch den ganzen Einfluss auf dich. Вот этот мир, он старается всеми способами проникнуть в нашу жизнь. Und diese Welt versucht aus allen Nähten in dein Leben zu kommen. Знаете, вот нам навязывают вот это мышление, какой-то ценности. Und diese Moral von dieser Welt wird uns aufgezwungen oder Werte dieser Welt. Мы иногда даже не замечаем вот этого. Wir bemerken oft auch nicht, was es alles ist. Послушай, но если ты не будешь охранять свой дух, aber wenn du deinen Geist nicht beschützt, если ты не встанешь на защите своего сердца, wenn du nicht als ein Schutzschild auf dein Herz tust, тогда вот эти все вот всякие негативные вещи, они сами прилипятся к тебе. Dann werden sich die negativen Dinge an dein Herz anhaften. Ты даже не заметишь, как это произойдет. Und du wirst gar nicht merken, wie das alles geschehen ist. Знаете, я вспоминаю один известный эксперимент с блохами. Und ich erinnere mich jetzt an ein bekanntes Experiment mit den Löwen. Я не буду вам демонстрировать, не бойтесь. Also ich werde euch jetzt nichts vorstellen. Zeigen. Ну, наверное, многие знают его. Aber viele kennen wahrscheinlich dieses Experiment mit Löwen. То есть, вы знаете вообще, что блохи высоко могут прыгать, да? Also die Löwe können sehr hoch springen. Löwe, okay, Löwe, gut. Also Bloch помещает стеклянную банку. Also man tut dieses Viech in so ein Glas reinstecken. Да, и закрывает крышкой. Und man tut mit dem Deckel zudecken. Оставляет это 3 дня. Und dann lässt man das für 3 Tage stehen. Потом эту кружку открывает. Und dann tut man den Deckel aufmachen. И ни одна блоха. Und kein Floh, ja genau, kein Floh. Не может выпрыгнуть из этой банки. Kann aus diesem Glas rausspringen. Mhm. И мало того, даже их потомство. Sogar Nachkommen von denen тоже не могут выпрыгнуть из этой банки. Können auch nicht mehr aus diesem Glas rausspringen. То есть у этих блох выработался за 3 дня рефлекс. Also diese Flöhe haben in diesen 3 Tagen einen Reflex sich angeeignet. И они передали даже своим потомству. Die haben diesen Reflex auch an seinen Nachkommen weitergegeben. То есть, так сказать, они научили их думать вот этими своими стандартами. Sie haben ihre Kinder praktisch beigebracht, mit diesen Standard zu denken. То есть крышки-то реально уже нет. Also der Deckel ist gar nicht mehr auf dem Glas. Но она в их мозгах. Aber es ist alles in ihrem Denken. Вы понимаете, когда мы варимся в этом мире, wenn wir uns in dieser Welt verweilen, когда мы проникаемся его мышлением, wenn wir uns mit dieser Welt seine Denkweise ja einfach auftanken, вот понимаете, вот когда ты родился свыше, wo du von oben geboren bist, вот Бог, он как бы вот эту крышку он стирает из твоего мозга, hat der Herr diesen Deckel von deinem Verstand einfach weggeschafft. Да, и ты можешь прыгать так высоко, сколько хватит твоей веры. Du kannst so hoch springen, wo dein Glaube einfach reicht. Но если ты возвращаешься вот своим мышлением, вот как бы пропитываешься снова вот этим мирским мышлением, aber wenn du immer wieder auf deine Denkweise zurückgreifst, да, то ты опять попадаешь под крышку этого мира. Dann kommst du wieder unter diesen Deckel von dieser Welt. И твое мышление снова становится таким вот узким, ограниченным. Und deine Denkweise wird immer so eng und so begrenzt. Ты не можешь подняться вот над этим уровнем. Du kannst dich nicht mehr höher stellen als diese Ebene, was du gestellt hast. Понимаете, мир, он заставляет нас прыгать не выше вот этой крышки, да, по его правилам ограничивая себя. Und die Welt will uns einschränken und will nicht zulassen, dass wir höher springen, als wir können. Да, но это не то, что хочет для тебя Бог. Aber das ist nicht das, was der Herr für dich vorgeplant hat. Вы знаете, Иисус, он знал. Und Jesus wusste auch, что этот мир, он будет очень заманчив для нас. Dass diese Welt sehr verlockend für uns sein wird. И он знал, что он даже понравится многим его детям. Und wusste auch, dass diese Welt vielen seiner Kinder gefallen wird. Поэтому он нам говорит в своем слове, deswegen sagt er auch in seinem Wort, чтобы мы не соединялись с этим миром, dass wir uns mit diesem Welt, mit dieser Welt nicht eins werden, чтобы мы не перенимали его ценности, dass wir die Werte aus dieser Welt nicht annehmen, и не руководствовались его стандартами, dass wir nicht nach dieser Standards leben. Мир, он привлекателен для плоти. Die Welt ist sehr anlockend für den Leib. Fleisch. Fleisch. Но не для духа. Aber nicht für die Seele. Иисус вывел нас из этого мира. Jesus hat uns aus dieser Welt rausgeführt. Он поселил нас на территории Божьего Царства. Er hat uns auch auf dem Territorium von seinem Königreich вот здесь gepflanzt. Da, hier. Жизнь с избытком. Hier ist ein Leben im Überfluss. Злачные пажити. Grüne Weiden. Радуйся жизни. Freu dich am Leben. Отец взял вас из этого мира. Der Herr hat uns auch aus dieser Welt rausgerissen. Хотя мы еще живем в этом мире. Obwohl wir immer noch in dieser Welt leben. Знаете, вот если сегодня спросить, wisst ihr, wenn man heute jemanden fragen würde, кто такой Аввакум или, например, Агей? Wer ist Аввакум und Habakkuk? Habakkuk und Агей. Агай. Ага. Да. И знаете, многие христиане даже не ответят, кто это. Und viele Menschen können nicht mal sagen, wer das alles war. Хотя это библейские пророки. Obwohl das alles biblische Propheten sind. Но зато все знают. Aber alle wissen, кто такой Аватар? Wer dieser Avatar ist? Или кто такая Риана? Oder Rihanna? Да? Ну как бы это не страшно знать Аватара или Риана. Das ist nicht schlimm, dass wir all diese Menschen kennen. Но очень стыдно. Aber es ist wirklich beschämend. Когда дети Божьи не читают Божье слово. Wenn Kinder Gottes sein Wort nicht lesen. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Давайте будем читать Божье слово. Lass uns sein Wort lesen. Посмотрите, сколько христиан сегодня говорят и мыслят так, как этот мир. Schau, wie viele Christen so reden, so handeln wie diese Welt. И они руководствуются его приоритетами, его ценностями при принятии решений. Und sie werden auch da geleitet nach Standards dieser Welt und sie treffen auch dementsprechend die Entscheidungen. Как определить духовную зрелость христианина? Wie kann man die Reife eines Christen prüfen? Ну, сейчас как бы почти все говорят, я верю в Бога. Also, was alle sagen, ich glaube an Gott. А как узнать, кто христианин настоящий? Und wie erfährt man, ob das tatsächlich ein Christ ist oder nicht? Да, очень просто. Sehr einfach. Очень просто. Sehr einfach. Поступает ли человек по Слову Божьему? Handelt der Mensch nach Gott seinem Wort? Говорить можно все, что угодно. Man kann wirklich vieles erzählen. Но поступает ли человек по Слову Божьему? Aber handelt dieser Mensch nach Gott seinem Wort? Если он поступает по Божьему Слову, wenn dieser Mensch nach Gott seinem Wort handelt, значит, он его знает. Dann kennt er auch ihn. Значит, он его читает. Dann liest er auch die Bibel. Да. И когда человек пропитывается Божьим Словом, wenn der Mensch, sich mit Gott seinem Wort durchdrängt, тогда изменяется его мышление, dann verändert sich auch seine Denkweise, изменяются его поступки, sein Handeln verändert sich. Но если твой разум не обновлен, aber wenn deine Denkweise nicht verändert ist, erneuert ist, тогда это просто религия, dann wird es nur zur Religion. Религия, Religion. Это не Божье царство. Das ist kein Gottesreich. Религия. Religion. Это не Божье царство. Das ist kein Gottesreich. И вот наши слова. Unsere Worte. Являются показателем того, что у нас в сердце. Das ist auch ein Anzeichen von dem, ob er überhaupt in unserem Herzen ist oder nicht. Потому что они из сердца исходят, да? Weil diese Worte kommen auch aus unserem Herzen они heraus. Они показывают то, чему мы отдаем свое внимание. Das zeigt auch auf, wo wir unsere Aufmerksamkeit investieren. И мы читаем Луки 6:45. Und wir lesen aus Lukas 6:45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего носит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего носит злое, ибо об избытке сердца говорят уста его. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Okay. И вот Библия говорит, чтобы мы пропитывались Его Словом. Und die Bibel sagt, wir sollen mit seinem Wort uns durchtränken. Mm-hmm. Если Его Слово будет у тебя в сердце, wenn du sein Wort in deinem Herzen hast, то тогда у тебя будет в жизни результаты Его Слова. Wirst du auch Resultate in deinem Leben haben von seinem Wort. Знаете, я недавно слышала одно исследование. Und vor kurzem habe ich eine Forschung gehört. Хочу вам рассказать. Untersuchung, und darüber möchte ich jetzt euch erzählen. Было изучено 40 тысяч человек. 40.000 Menschen wurden geprüft. В возрасте от 8 до 80 лет. Untersucht von 8 Jahren bis 80. И цель эксперимента. Und das Ziel von diesem Experiment. Показать, как Божье слово влияет на человека. Allen zu zeigen, wie Gott sein Wort auf den Menschen wirkt. Смотрите, что получилось. Und was ist alles daraus geworden? Когда мы читаем Библию один раз в неделю. Wenn wir die Bibel nur einmal in der Woche lesen. То есть, ну, например, вот в воскресенье, когда пастор говорит, давайте откроем свою Библию, also, прочитаем. Also, zum Beispiel, nur einmal in der Woche, am Sonntag, wenn der Pastor sagt, lass uns jetzt die Bibel aufschlagen. То есть, если мы слышим слово один раз в неделю, wenn wir nur einmal in der Woche эффект практически не заметен. Dann gibt es keinen Effekt. Два раза в неделю. Oder das Effekt ist fast nicht sichtbar, wenn wir zweimal in der Woche das lesen. Эффект практически не заметен. Also das Effekt ist wieder nicht bemerkbar. Но читая три раза в неделю, aber wenn du dreimal in der Bibel liest, видит уже другой результат. Dann sieht man bereits ein anderes Ergebnis. Знаете, это как вот сердцебиение, да, идет вот эта запись, чуть-чуть вот начинает что-то там такое вот, не так вот, а вот так вот. Also wie das Herz, also wie man das auf dem Diagramm sehen kann, das Herz, mm-hmm. die Herzfrequenz, also läuft nicht mehr so gerade, sondern so zickzack. Ну, знаете, что-то потрясающее произошло. Aber etwas Großartiges ist geschehen. Когда человек начинает читать Библию, wenn der Mensch anfängt, das Wort zu lesen, 4 раза и больше в неделю. 4 oder sogar mehrmal in der Woche. Вы думаете, это должно быть так как бы постепенно прирост, да? Vielleicht denkt ihr, es wird nur so ein geringer Wachstum oder so ein langsamer Wachstum geben. Это не так. Aber so ist es nicht. Это было похоже. Das war dem ähnlich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und dann 4. Понимаете, вот этот скачок. Und dieser Sprung. И смотрите, что вышло. Und was ist daraus geworden? Чувство одиночества падает на 30%. Das Gefühl des Einsamseins wird reduziert. На 30%. Um 30%. Проблемы с гневом падают на 32%. Und das Problem, also dass man zornig wird oder gereizt ist, das verringert sich auch um 42%. 32. Горечь в отношениях, например, в браке, да? Bitterkeit in der Ehe zum Beispiel. Горечь падает на 40%. Also das verringert sich auch um 40%. Алкоголизм на 57. Alkoholismus um 57%. Чувство духовного застоя. Und das Gefühl des Stillstandes, des geistlichen Stillstandes. Падает на 60%. Verringert sich auch um 60%. Вы знаете, когда люди говорят: «Я перестал чувствовать Бога». Die Menschen sagen dann, ja, ich habe jetzt aufgehört, Gott zu spüren. У меня пропала радость. Ich habe die Freude verloren. Тогда нужно задать один вопрос. Dann brauchst du nur eine Frage sich как часто ты читаешь Божье Слово? Wie oft liest du in der Bibel? И вот смотрите, при прочтении 4 раза в неделю и больше. Wenn man zum Beispiel 4 oder mehr Mal in der Bibel in der Woche die Bibel liest. Контакт с порнографией падает на 61%. Der Kontakt mit Pornografie reduziert sich auch um 61%. Wow! Wow! Потребность делиться своей верой с другими. Und du willst dann mehr dein Glaube teilen mit anderen. Возрастает больше, чем на 200%. Also die Prozentzahl vergrößert sich um 200% und mehr. Желание служения. Und der Wunsch zum Dienen. На 230%. Vergrößert sich um 230%. Halleluja! Божье слово на самом деле изменяет человека. Gottes Wort verändert den Menschen in der Tat. Мы с вами взяты из этого мира. Wir sind aus dieser Welt rausgezogen. Мы живем на территории Божьего Царства. Und wir leben auch auf dem Territorium von Gott sein Reich. Понимаете? Versteht ihr das? Не позволяй, чтобы твой разум оставался необновленным. Lass auch nicht zu, dass dein Verstand nicht verändert bleibt. Иначе ты будешь плотским христианином. Sonst bleibst du ein fleischlicher Christ. Твой дух рожден от Бога. Dein Geist ist von oben geboren. Пусть твой разум тоже обновляется. Dein Verstand soll auch erneuert werden. Бог уже все для нас сделал. Gott hat alles für uns vollbracht. Halleluja. И последнее место мы заканчиваем. Und die letzte Bibelstelle, dann kommen wir zu Ende. Когда Иисус сказал эту притчу, wo Jesus dieses Gleichnis genannt hat, что никто не представляет заплаты к ветхой одежде. Das ist Lukas 5. Да. Можно показать. Kannst du bitte Lukas 5, 36 bis 38 einschalten? Что никто не представляет это заплаты к ветхой одежде. Also, dass keiner das neue Flicken zum Alten hin tut. Понимаете, и никто не вливает Und keiner gießt auch молодое вино в мехи ветхие. Den jungen Wein in die alten Schläuche. Потому что мехи порвутся. Weil die sind brüchig, die werden ja kaputt gehen. Да. Понимаете, нельзя быть христианином. Man kann nicht ein Christ sein, рожденным свыше, der von oben geboren ist, а мыслить по-старому. Aber immer noch die alte Denkweise hat. Потому что это несовместимые вещи просто. Weil diese Sachen sind gar nicht vereint. Новое вино also, der neue Wein, вливает в новые мехи. Man gießt es in die neuen Schläuche, новая жизнь. Ins neue Leben, новое мышление. In die neue Denkweise. Аминь. Amen. Иисус говорит, я дверь. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Войдет. Derjenige, der da hineingeht, выйдет. Wird ausgehen, и пажить найдет. Und wird auch grüne Weiden finden. Поэтому ты вошел в эту дверь. Du bist durch diese Tür durchgegangen. Не ходи туда-сюда. Und renn nicht hin und her. Не живи этими двойными стандартами. Leben nicht nach diesen zweierlei Maßstaben. Потому что если ты будешь возвращаться, weil wenn du wieder dann zurückgehst, нажрался вот этого опять. Also dann hast du dich von diesem Fett ernährt. Ой, живот болит, котцать. Und dann hast du Bauchschmerzen, dann wirst du kotzen. Oh, da ползешь к Богу, о Боже, исцели. Gehst du wieder zu Gott und sagst, Gott, heile mich. Бог тебя исцеляет. Und Herr wird dir heilen. Und такой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Und dann bist du wieder fröhlich. Und dann wieder опять, und dann gehst такой, du wieder zurück опять, und isst von diesem Ast und dann hast dich voll gefressen damit отравился. Und dann hast dich vergiftet опять, und dann gehst du wieder mit Bauchschmerzen zurück. Это здоровый образ жизни. Ist ein gesunder Lebensstil? Nein. Nein. Конечно, нет. Конечно, нет. Nein. И вот Господь говорит, und der Herr sagt, живи на территории моего царства. Lebe auf meinem Territorium. Я дал тебе гражданство. Ich werde dir Bürgerschaft geben. Я не даю двойного гражданства. Ich gebe nicht doppelte Bürgerschaft. Если ты живешь здесь, wenn du hier wohnst, вот lebst, здесь, hier lebst, то ты гражданин вот этого царства. Dann bist du Bürger von diesem Reich. И если ты живешь на территории Божьего царства, aber wenn du auf meinem Territorium lebst, auf dem Territorium Gottes то ты Reiches, гражданин моего царства. Bist du der Bürger von meinem Reich. У нас есть цель небеса. Wir haben das Ziel Himmel. Давайте будем смотреть туда. Lass uns auch dahin aufschauen. Идти к этой цели. Dahin gehen. Господь скоро придет. Der Herr wird auch bald kommen. И Он даст тебе награду. Er wird ja auch, wird dich auch belohnen. Награду. Ein Lohn Давайте geben. Мы встанем, помолимся. Lass uns aufstehen und beten. Дорогой Господь, Unser lieber Herr, мы так счастливы, wir sind dir so dankbar, что Ты открыл нам этот путь, dass du uns diesen Weg offenbart hast, что Ты дал нам Твое Слово, dass du uns dein Wort gegeben hast, что Ты дал нам эту привилегию, dass du uns auch dieses Vorrecht gegeben hast, жить на территории Твоего Царства, auf deinem Territorium zu leben, быть гражданами Твоего Царства, die Bürger von deinem Reich zu sein, пользоваться всеми благами Твоего Царства. All das Gute, was du hast für uns, das zu gebrauchen. Спасибо Тебе за привилегию, Danke dir für dieses Privileg, быть Твоим Детем, dein Kind zu sein, за Твой Святой Дух. Danke für deinen Heiligen Geist. Господь, мы хотим, чтобы Ты гордился нами. Wir wollen, Herr, dass du stolz auf uns мы хотим исполнить Твою волю. Wir wollen deinen Willen erfüllen. Мы посвящаем Тебе сейчас свой разум. Wir geben jetzt unseren Verstand hin. Мы посвящаем Тебе свою жизнь. Wir widmen auch unser Leben dir hin. Посвящаем Тебе свои желания. Wir geben unsere Wünsche dir hin. Мы посвящаем Тебе свои эмоции. Unsere Emotionen. Мы посвящаем Тебе себя, все, что есть у нас. Das, was wir sind, geben wir dir hin. Возьми нас, Господь, как Твой сосуд. Nimm uns als ein Gefäß. Сделай наш свет ярким. Mach unser Licht noch heller. Прости нас, Господь, где-то, может быть, запачкали свой светильник. Vergib uns bitte, wenn wir unsere Leuchte befleckt haben. Господь, но сделай наш свет ярким. Mach unser Licht greller. И влияй через нас Und на этот мир. Wirke auch durch uns auf diese Welt. Господь, пусть многие придут к Тебе. Herr, viele sollen zu dir finden. Пусть люди узнают, какой Ты. Viele sollen erkennen, wie gut du bist. Как много благ в Твоем Царстве. Wie viel Gutes du in deinem Reich hast. Какая великая награда быть Твоим детем. Мы молимся Тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Danke dir, Herr. Пусть Твое Слово, Господь, Dein Wort, Herr, оно изменяет нас. Soll uns verändern. Пусть придет эта жажда. Diese Eifer soll kommen. По Слову Твоему. Nach deinem Wort. И когда мы будем читать его, Und wenn wir darin lesen, пусть придет Твое откровение. Soll deine Offenbarung kommen. Во имя Иисуса Христа Im Namen мы молились. Jesu Christi haben wir gebetet. Аминь. Amen. Amen.